CLA oder konjugierte Linolsäure, ein wirklich effektiver Fettburner oder nur eine Verarsche? Hallo und herzlich willkommen beim Fitness-Podcast von TheKai121. Ich bin es auch selbst hier, TheKai121 am Mikrofon. Und das heutige Thema ist, wie ihr im Intro vielleicht gehört habt, CLA, der sogenannte Fettburner. Ausgesprochen ist es konjugierte Linolsäure. Heute mal darüber reden, über die Wirkung, ob es wirklich was bringt, was für Vor- und Nachteile es gibt und so weiter. Ja, dann wollen wir mal starten. Der Anlass für den heutigen Podcast ist, dass ich mal wieder eine Bestellung bei einem Hersteller von Fitness-Supplements getätigt habe. Und dabei habe ich mir auch CLA mitbestellt und wollte ich euch mal so ein bisschen darüber berichten, was das denn eigentlich ist und so weiter. Also, was ist denn CLA eigentlich? CLA ist, oder konjugierte Linolsäure, ist ein Isomer der Linolsäure. Das bedeutet, das ist eine Abwandlung der molekularen Struktur der normalen Linolsäure ist, was aber eine Veränderung der Funktion zur Folge hat. Es ist eine natürlich vorkommende freie Fettsäure, die zum Beispiel in Fleisch oder Milchprodukten in sehr kleinen Mengen zu finden ist. Vom Körper selber wird CLA nicht hergestellt, weshalb es zugeführt werden muss oder halt auch nicht. Meist wird CLA aus Distelöl gewonnen, was eigentlich die beste Quelle für CLA ist. Und ja, kommen wir mal zu den Vorteilen von CLA. CLA verändert durch die Reduktion von Körperfett und den Erhalt von Muskelmasse die Körperzusammensetzung. Hört sich auf jeden Fall schon mal vielversprechend an. Dies macht CLA auf folgende vier Arten. Es verringert die eingelagerte Menge an Fett nach dem Essen. Erstens. Zweitens erhöht den Prozess der Fettaufspaltung in den Fettzellen. Drittens erhöht die Rate des Fettstoffwechsels. Und viertens verringert die Anzahl der Fettzellen in unserem Körper. Hört sich auf jeden Fall schon mal alles gut an. Was an CLA besonders ist im Gegensatz zu anderen Fettburnern, ist eben, dass es nicht auf Aufputschmitteln wie Koffein basiert, sondern quasi auf natürliche Art und Weise den Körperfettanteil verringert. Und ja, ist halt eine gute Alternative zu Leuten, die von normalen Fettburner-Stacks nichts halten, da die aufputschenden Mittel doch zu ungesund sind und eben zu viele Nebenwirkungen haben. Diese Wirkungsweise von CLA ist halt in über 600 Studien in den letzten 25 Jahren bewiesen worden. Ich werde darauf jetzt nicht weiter eingehen, aber in den Studien wurde halt gezeigt, dass zwischen einer Placebo-Gruppe und einer Gruppe von Leuten, die CLA meistens über einen Zeitraum von über einem Jahr eingenommen haben, die Gruppe, die das CLA eingenommen hat, erheblich Körperfettanteil erniedrigen konnte oder verringern konnte und die andere Gruppe eben nicht. Eine Studie, auf die möchte ich jetzt noch mal ein bisschen tiefer greifend eingehen, ist mir besonders ins Auge gestochen, von dem internationalen Bericht der Fettleibigkeit von 2006, wobei 40 gesunde, aber übergewichtige Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 44 Jahren mit einem BMI, also Body Mass Index zwischen 25 und 30, also der zeigt halt, dass sie übergewichtig waren, bekamen in einem Zeitraum von 6 Monaten halt CLA oder ein Placebo verabreicht. Und monatlich wurde eben ihr Körperfettanteil gemessen. Dabei stellte sich halt heraus, dass die Gewichtszunahme bei der Gruppe, die kein CLA, sondern ein Placebo bekommen hat, deutlich höher war als die Gewichtszunahme der Leute, die CLA verabreicht bekommen haben. Und das zeigt eben, dass falls eine Diät vorhanden ist, CLA halt die Diät deutlich unterstützen würde und falls man sich normal ernährt, dann eben nicht so viel weiter zunehmen würde, als man ohne CLA tun würde. Ja. CLA wurde das erste Mal in den 90ern auf den Markt gebracht, aber war es nicht sehr beliebt, weil auch eben noch nicht so viel über das Supplement bekannt war, was sich halt heute geändert hat und ist zu einem der beliebtesten Fettburner-Supplements überhaupt geworden ist. Ja, ich habe mich in dem Fall für eine Packung mit 60 Softgels CLA entschieden, was hier laut Beschreibung 30 Servings entspricht. Und darin sind 1600 Milligramm CLA enthalten, also in einer Kapsel. Und davon nehme ich 2x4 am Tag. Ich würde euch halt auch empfehlen, falls ihr auch euch CLA zur Unterstützung der Diät holen wollt, holt es auf euch auf jeden Fall einzeln und nicht in einem Fatburner-Stick, weil, na gut, ich bin halt nicht so ein Fan von übermäßigen Koffeinkonsum oder sonstigen Produkten. CA ist auf jeden Fall nicht so, dass ihr danach so aufgeputscht seid und habt nicht die typischen Nebenwirkungen eines Fatburners. Also so viel dazu. Die typischste Dosierung sind 1-2 Softgels bis zu 3-mal täglich. Und ja, wie gesagt, die meisten Softgels enthalten zwischen 1000 und 1600 Milligramm CA. Ja, und wie gesagt, wie bereits am Anfang erwähnt, habe ich mir halt auch CLA geholt, bin jetzt beim zweiten Tag dabei, das zu testen und werde dann vielleicht nochmal im Laufe der Zeit entweder im Podcast oder in einem Blog ein bisschen darüber berichten, wie sich das denn jetzt in meiner Diät ausgewirkt hat. Ja, das war's dann soweit für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, wie immer auf meinem Blog in den Kommentaren. Den Blog findet ihr unter www.thekai1211-podcast.blogspot.de. Und ja, ich würde mich sehr über ein Abonnement freuen. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ne?